Lüften und Hören, des Adlers bewegendes Glück. Wir steigen zum Hof der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Losung ist bekannt. Ran an den Rhein, ran an den Rhein, Bomben am Enkelmann. Wir halten Gericht, ein Weltreich der